Hallo, herzlich willkommen zum Uncast Episode 96. Ha, was ist die Woche wieder alles passiert? Ich weiß gar nicht, was alles passiert ist. Das war eine ziemlich stressige Woche für mich. Deswegen habe ich auch nur die wichtigsten News diesmal zusammengetragen. Aber wir haben wieder ein interessantes Thema. Der Markus hat der Ice Cream Sandwich auf dem Galaxy Note mal getestet. Hat es in den Fingern gehabt, sehr schön. Und ich sag euch jetzt gleich auch noch als erstes, dass Ice Cream Sandwich auf dem Sony Xperia Neo 5. Und am Ende wird es noch eine, glaube ich, etwas längere Sitzung geben, was die Zuschriften bei Google Plus anbelangt. Da muss ich auch ein paar Sachen noch klarstellen. Auf jeden Fall erstmal Sony Xperia Neo V. Ice Cream Sandwich ist angekommen auf diesem Gerät. Ich habe die Möglichkeit gehabt, das ausgiebig zu testen, zu prüfen, um zu sehen, was von dem Ice Cream Sandwich übrig geblieben ist beim Sony Xperia Neo V. Ihr wisst, das Sony Neo Xperia V, oder ich sag jetzt mal einfach das Sony Neo, hat wie viele andere Telefone eben auch seine eigene Oberfläche drauf. Und die unterscheidet sich halt sehr stark von der originalen Android-Oberfläche. Wie ist jetzt die Integration von Ice Cream Sandwich gelungen? Das war die Hauptfrage, die mich am meisten interessiert hat. Insgesamt gesehen muss man sagen, auf dem Menübildschirm selbst, ja, ist die eigene Oberfläche natürlich immer noch dominierend. Sehr schön ist allerdings, dass in den Einstellungen fast nichts mehr zu sehen ist von dieser Oberfläche. Da wurde also die Ice Cream Sandwich Oberfläche fast genau übernommen. Natürlich mussten da noch einige Sonderfunktionen, wie zum Beispiel das Sony Ericsson Menü, mit eingeflochten werden. Die Statuszeile entspricht ebenfalls hauptsächlich dem Ice Cream Sandwich. Die Geschwindigkeit ist wie bei den Sony Telefonen übrigens generell ab dieser, sag mal ab 2011, recht hoch. Das wird mit dem Ice Cream Sandwich drauf nochmal ein bisschen verstärkt. Also das ist wesentlich schneller als mit der Vorgängerversion da drauf, mit dem Gingerbread. Da war es ja eigentlich schon recht flüssig. Also da hat zumindest mal Sony von der Performance mit dieser Oberfläche nichts falsch gemacht. Und das ist auf jeden Fall eine positive Sache. Designmäßig ist auch nicht so viel an Änderungen eingeflossen. Eben nur die Menüs. Die Programmmenüs, also die man in den Apps aufruft. Klar, die wurden natürlich auch an Ice Cream Sandwich angepasst. Insgesamt hat man schon so ein Ice Cream Sandwich Feeling drauf. Ja, das merkt man. Also wenn ich jetzt hier die Originaloberfläche mir anschaue, ja, dann weiß ich gleich, wo die Funktionen sind. Zack, zack, zack, wo die Menüs sind, wo auch in den Programmen die einzelnen Funktionen sind, mit diesen Dot-Menüs da, die es da gibt und so weiter und so weiter. So wie das schön ist, ein schönes, neues, modernes Design, das auch sehr großen Anklang mittlerweile findet. Und wenn ich mir jetzt das Sony angucke, da ist zwar optisch noch ein bisschen was geändert, wie gesagt, auf den Hauptbildschirmen, auf der Hauptoberfläche. Allerdings wurde glücklicherweise die Bedienung vom Ice Cream Sandwich nicht ganz gebrochen. Ja. Hört sich jetzt erstmal ein bisschen unglaubwürdig an, weil ja Sony da eher sehr stark, sagen wir mal, die Oberfläche verändert hat. Das Komische dabei ist allerdings, dass wenn man die Oberfläche mit Ice Cream Sandwich vergleicht, haben die sehr viele Gemeinsamkeiten, so dass diese Änderungen, die da jetzt mit Ice Cream Sandwich kommen, auch kaum auffallen. Ja. Also vieles, was vom Design her schon bei Sony auf der Oberfläche war, findet man auch dann beim Ice Cream Sandwich und umgekehrt. Ob das jetzt Absicht ist oder nur Zufall, das weiß ich nicht. Das spielt aber auch keine Rolle. Auf jeden Fall fühlt man sich, wenn man Ice Cream Sandwich benutzt, die Originaloberfläche, mit dem Sony Neo V auch, mit und der Ice Cream Sandwich auch gleich heimisch. Also die Änderung durch die Oberfläche von Ice Cream Sandwich oder von Sony, ja, die sind also erträglich. So. Und wie gesagt, also die Performance ist sehr, sehr stark verbessert worden. Ja. Und da verwundert einen doch die Warnung auf der Sony-Webseite, die da besagt, dass wenn man eben ein neues Betriebssystem wie eben das Android 4.0 installiert, dass es da auch Einbußen geben könnte, wenn das Gerät dafür nicht gedacht ist. Ja. Und offenbar muss man dann sagen, ist das Neo V dann dafür gedacht, denn es läuft richtig gut. Also da kann man nichts sagen dagegen. Überhaupt hat mich das verwundert, dass auch die Akkulaufzeit übrigens bei Sony, auch bei Gingerbread, bereits sehr, sehr gut war und mit dem Ice Cream Sandwich, man kann es kaum glauben, 2 Tage keine Illusion sind. Ich weiß, das habe ich so ein bisschen vermisst in den Medien. Das hört man hier kaum, ja, dass offenbar die Sony-Geräte doch sehr viel weniger Akkuleistung benötigen, denn der Akku hat die gleiche Größe wie zum Beispiel das von einem Nexus S. Das Nexus S ist wesentlich schneller leer mit dem Original-Akku als so ein Neo V. Ja. Bei gleichen Funktionen, die aktiviert sind, da habe ich mich natürlich davon überzeugt und auch getestet. Und es ist tatsächlich so, dass Sony hier offenbar ihre Stamina-Philosophie, die sie mal vor vielen Jahren auf den Weg gebracht hat, noch treu geblieben sind und versuchen zumindest so viel wie möglich an Akkuleistung herauszuholen bei den Geräten. Ist gelungen. Ja, man darf keine Wunder erwarten, aber so vergleichbare andere Geräte sind da oftmals wesentlich schneller leer als das Neo V. Unglaublich. Gut, aber jetzt genug vom Sony Xperia Neo V. Und ich bin jetzt schon mal gespannt, was der Markus für Erfahrung mit Ice Cream Sandwich auf dem Galaxy Note gemacht hat. Ja, dann also auch von mir wieder Hallihallo und herzlich willkommen im Antcast. Ja, und dieses Mal geht es um ein ganz aktuelles Thema, ja, mit dem ich gar nicht mehr gerechnet hatte. Ich hatte fast schon gedacht, ich musste dem Rio diese Woche absagen, beitragstechnisch, und dann hat sich plötzlich und unerwartet am Donnerstag doch noch etwas ergeben. Am Donnerstagmorgen schalte ich nichts ahnend den Monitor oder den Touchscreen meines Samsung Galaxy Note ein und siehe, guck, auf einmal da weist mich Samsung darauf hin, dass eine Softwareaktualisierung vorliegt. Ich dachte natürlich zunächst, man ist ja nichts Gutes gewöhnt, sondern ist eigentlich gewöhnt, dass es dauert und dass man warten muss auf die richtig spannenden Updates. Aber ich ja, klickte dann einfach mal an, rechnete mit einem kleinen Bugfix, aber es war kein kleiner Bugfix, sondern es war wirklich die Aktualisierung auf Ice Cream Sandwich. Stand auch direkt dabei. Update auf Android 4.0 inklusive TouchWiz. Ja, 320, knapp 320 Megabyte groß ist die Installationsdatei. Will heißen, man sollte das gute Stück dann doch über WLAN installieren und nicht über UMTS. Vor allen Dingen bei den meisten Smartphone-Tarifen ist ja gar nicht so viel Highspeed inklusive Volumen pro Monat dabei. Deswegen bietet sich's an. Der Download über WLAN hat bei mir auch, also wirklich eine Viertelstunde gedauert ungefähr. Also insgesamt der Update-Vorgang, kann man sagen, eine gute halbe Stunde hat es dann schon gedauert. Viertelstunde Download und dann nochmal eine ganze Weile die Installation mit Reboot und allem drum und dran. Über Keys, über diese Samsung PC-Software soll die Installation auch möglich sein. Das wiederum habe ich gar nicht ausprobiert, weil das Schöne ist eben, dass auch Samsung mittlerweile die Software-Updates OTA anbietet, so wie man das sich bei Android eigentlich auch wünscht. Ja, wie gesagt, Installation hat bei mir etwa eine halbe Stunde gedauert. Nach dem Download der Software hat das Smartphone oder das Smartlet, muss man ja eigentlich bei 5,3 Zoll sagen, einen Reboot durchgeführt. Dann wurde die Firmware installiert. Das war das übliche Symbol zu sehen. Und dann startete im Prinzip der Erststart von Ice Cream Sandwich auf dem Samsung Galaxy Note. Da habe ich dann direkt auch das Design der Schrift bei Einblendungen gesehen, wie man es eben auch von anderen Ice Cream Sandwich Geräten wie zum Beispiel dem Samsung Galaxy Nexus kennt. Und danach stand, dass die Apps wieder installiert werden und auf Kompatibilität mit Ice Cream Sandwich geprüft werden. Ich hatte schon böse Befürchtungen, als da stand, dass die Apps installiert werden. Ich hatte nämlich befürchtet, dass wirklich die Apps komplett neu installiert werden, dass alle Daten und alle Einstellungen weg sind. Dem war aber dann nicht so. Es dauerte ein paar Minuten. Was ich machen musste, ich musste mich am Google-Konto neu anmelden, interessanterweise, und mein Klingelton und mein Benachrichtigungston für SMS und Instant Messages und ähnlich, das war wirklich weg. Das war auf die Standardwerte zurückgesetzt. Ich meine, das ist kein Problem. Man geht auf die Einstellungen, tippt dann auf die jeweilige MP3-Datei, die man ausgewählt hat, wieder und schon funktioniert wieder alles. Ebenfalls während dem ersten Start musste ich den APN für meine Netzbetreiber wieder auswählen, also O2, was in dem Fall das Netz ist, das ich mit dem Samsung Galaxy Note verwende, wurde automatisch erkannt und ich musste dann wieder anwählen, dass ich wirklich den APN, den GPRS-Zugangspunkt von O2.de auch verwenden möchte. Als zweite Möglichkeit bietet Samsung in der Firmware O2MD, also sprich Mobilcom Debitel, an. Die haben offensichtlich bei dem Service Provider einen eigenen GPRS-Zugangspunkt, in meinem Fall halt der Original O2. Natürlich kann man, wie bei jedem Gerät, natürlich auch den APN dann manuell eingeben, wenn man irgendwas Spezielles hat. Zum Beispiel Chibo Mobil hat beispielsweise einen eigenen APN. Die funken ja auch im O2-Netz und haben eben einen eigenen GPRS-Zugangspunkt. Kann man manuell eingeben, ist gar kein Problem. Aber wie gesagt, in meinem Fall ist es Original-Netzbetreiber, wird automatisch dann auch erkannt. Bei mir ist der Launcher Pro installiert auf dem Samsung Galaxy Note und alle Apps waren auch wieder so angeordnet, wie es sein soll, wie es also im Prinzip mit Gingerbread der Fall war. Kollege von Teltarif.de hat das gleiche Gerät, hat den Original Samsung Launcher und da war wirklich alles weg. Zwar waren alle Daten und Einstellungen noch vorhanden, aber bei ihm waren alle Apps halt eben in der Standardreihenfolge und er musste sich die ganzen Startbildschirme wieder neu einrichten. Das ist ein gewisser Nachteil beim Standard-Launcher. Wie gesagt, bei Launcher Pro trat das Problem nicht auf. Was ich ansonsten sehr schön finde, dass das Samsung Galaxy Note nach dem Update wesentlich schneller und wesentlich flüssiger läuft, wesentlich schneller auf Eingaben auch reagiert. Also das muss ich sagen, funktioniert wirklich hervorragend. Diesbezüglich kann man erstmals, muss ich eigentlich ehrlich sagen, erstmals mit der Performance des Samsung Galaxy Note wirklich hundertprozentig zufrieden sein. Das war zwischenzeitlich bei einem Update schon mal besser. Nach dem letzten Update hat Samsung eigentlich eher verschlimmbessert, da wurde es wieder schlechter. Und mittlerweile muss ich sagen, also jetzt mit Ice Cream Sandwich läuft es wieder wunderbar. Wie der Standard-Launcher von TouchWiz natürlich jetzt aussieht unter Ice Cream Sandwich, kann ich nicht sagen, weil ich ganz einfach diesen Launcher gar nicht verwende, sondern, ja, wie ich schon sagte, ich verwende Launcher Pro, bin damit auch wirklich sehr zufrieden. Was man sich überlegen könnte, ob man einen Launcher verwendet, der dann im Prinzip auch die Oberfläche wie bei Stock Ice Cream Sandwich, dass man einen solchen Launcher verwendet, wo er dann aussieht wie Stock Ice Cream Sandwich, Nova Launcher, Phoenix Launcher oder ähnliches, wäre da theoretisch denkbar, aber ich werde beim Launcher Pro bleiben, denke ich mal. Und zwar aus dem Grund, weil ich ja mehrere Android-Geräte einsetze. Neben dem Galaxy Note ist das HTC Velocity 4G, also das LTE-Gerät habe ich nach wie vor da. Und auch das Motorola Miles Phone 2 habe ich nach wie vor im Einsatz und so habe ich eben den gleichen Launcher auf allen Geräten und da muss ich sagen, da lege ich ja nicht schon Wert drauf. Gut, für das Velocity 4G wird es natürlich auch irgendwann ein Ice Cream Sandwich geben, aber da gibt es noch keine Informationen, wann HTC das Update bereitstellt. Wer wissen möchte, welche Android 4.0 Version genau auf dem Galaxy Note jetzt verfügbar ist, das ist 4.0.3. Also doch recht aktuell, muss ich sagen. Ich hatte ja schon befürchtet, dass da mit 4.0.1 oder 4.0.2 maximal operiert wird. Aber nein, 4.0.3 ist direkt an Bord. Und da muss ich sagen, da kann man eigentlich weitgehend zufrieden sein. Was ein bisschen schade ist, aber das ist halt eine reine Geschmackssache, Schönheitssache, wie auch immer. das S-Meter, also die Anzeige für den Mobilfunkempfang und für den WLAN-Empfang, erscheint nicht in diesem, ja, was ist es, lila, violett, wie auch immer, wie man es eigentlich beim Samsung Galaxy Nexus gewohnt ist, immer dann, wenn die Verbindung zu den Google-Diensten auch hergestellt ist. Das funktioniert hier nicht. Hier bleibt alles so in dunklem Weiß oder hellem Grau, wie auch immer man es sehen möchte. Aber ansonsten muss ich sagen, bin ich wirklich sehr zufrieden, auch wenn es wirklich eine Schwergeburt war, wenn es Monate gedauert hat, bis Samsung das Update bereitgestellt hat. Im Endeffekt ging es jetzt doch schneller, als ich ja ursprünglich für möglich gehalten hätte, weil im Vorfeld angekündigt war ja zum jetzigen Zeitpunkt zumindest nichts. Ebenfalls natürlich vorhanden sind die zusätzlichen Apps, die Samsung angekündigt hat, die ich aber jetzt, muss ich ganz ehrlich sagen, nicht brauche. Also S-Note, S-Memo, S-Choice habe ich hier noch gesehen, Samsung Galaxy Note habe ich noch gar nicht aufgemacht, mache ich jetzt mal gerade live. Ah, das ist der Samsung App Store, Samsung Apps kommt dann auch hier direkt. Der heißt jetzt also S-Choice, ist aber jetzt auch, glaube ich, nicht unbedingt etwas, was man dringend braucht, weil mir reicht eigentlich der normale Google Apps. Wobei das Komische ist, Samsung Apps sehe ich separat nochmal im Menü. Also insofern weiß ich jetzt gar nicht, was das soll. Ach, das S-Choice ist ein Bookstore. Das ist sowas wie der iBookstore beim iPhone im Prinzip. Und hier gibt es also ebenfalls, hier gibt's Bücher, Magazine und auch Zeitungen. Wobei ich jetzt mal gerade live schaue, ob es da überhaupt für den deutschen Markt entsprechende Angebote gibt. Da muss man sagen, ist ja selbst bei der Apple-Konkurrenz momentan das Angebot noch relativ dünn, da ist ja also deutschsprachig noch relativ wenig und ich sehe hier auf den ersten Blick eigentlich auch bei Samsung momentan nichts. International Herald Tribune, immerhin der Tagesspiegel, die Morgenpost, also es ist sogar ein bisschen mehr, muss ich sagen, als bei Apple. HNA Kassel-Mitte, also die Hessisch-Niedersächsische Allgemeine, die Abendzeitung München, Berlin-Info. Interessanterweise, wenn man sich da das Vorschaubild anguckt, dann ist das auf Russisch. Die Rheinische Post, die Hamburger Morgenpost und der Tagesspiegel. Das ist hier momentan im Zeitungsangebot. Also muss ich sagen, so schlecht ist es gar nicht. Zwar jetzt auch noch nicht die Welt, aber immerhin. Der Bookstore wird in Zusammenarbeit mit Kobo, heißt dieser Anbieter, bereitgestellt. Und Zinio ist der Anbieter, mit dem zusammen die Magazine halt eben angeboten werden für das Samsung Galaxy Note. Sicherlich auch eigentlich eine feine Sache, wäre meiner Ansicht nach aber noch schöner, wenn das Ganze dann auch ja, im Prinzip zentral über die Android-Plattform zentral von Google angeboten werden würde. Aber mal gucken, vielleicht kommt da ja in Deutschland auch noch irgendwas in dieser Art. So, dann wollte ich noch mal kurz zum Ende kommen, aber da noch auf die Sache von letzter Woche noch mal eingehen bezüglich LTE-Smartphones, ja oder nein. Rio meint ja, zum jetzigen Zeitpunkt ist es für ihn noch kein Thema. Er nutzt überall UMTS und auch da hat man 20 Mbit oder 40 Mbit mit ja, gedoppeltem HSPA sozusagen. Das ist sicherlich richtig, aber für mich ist der Vorteil von LTE nicht etwa, dass ich 40, 50, 100 Mbit pro Sekunde zur Verfügung habe, sondern für mich ist eigentlich der große Vorteil, dass ich mehr Breitband in der Fläche zur Verfügung habe. Ja, also die Städte, die Ballungsgebiete sind sicherlich sehr gut mit UMTS versorgt. Das ist eine feine Sache und da reicht mir selbstverständlich UMTS-Speed. Also ich brauche ganz sicherlich, also mir reichen, theoretisch brauche ich auch keine 14.4 oder 21.6. Also mir reicht im Prinzip der erste HSPA-Ausbauschritt damals, 1,8 Megabit pro Sekunde, der würde mir persönlich mobil völlig ausreichen. Gut, für Videoanwendungen oder ähnliches vielleicht nicht ganz so gut geeignet, aber ganz ehrlich, reicht mir völlig aus. Der Vorteil von LTE ist, dass ich eben in UMTS nicht versorgten Gegenden Breitband zur Verfügung habe. Also gerade hier in der Gegend, Hessischer Spessart, kenne ich also immer wieder die eine oder andere Location, wo man LTE zur Verfügung hat, aber kein UMTS, nicht mal Edge. Will heißen, entweder ich surfe über LTE in akzeptabler Geschwindigkeit, kann YouTube schauen, kann Videoanwendungen nutzen, kann vielleicht sogar den einen oder anderen Download dann vielleicht machen, aber immerhin vernünftig surfen, das reicht ja eigentlich dann schon mal. Oder ich habe eben nur GPRS und das ist eben in der heutigen Zeit dann doch nicht mehr ganz so zeitgemäß und ja, bietet sich zum Surfen, glaube ich, nicht ganz so an. Das ist für mich momentan der Mehrwert an LTE. 100 Mbit, sage ich ganz ehrlich, interessiert mich persönlich nicht so. Das ist wahrscheinlich für Videojournalisten ganz interessant, die mal schnell eine Datei ab- oder downloaden müssen, die dann auch entsprechenden Umfang hat oder so. Ganz klar, aber für uns Normaluser interessant ist meiner Ansicht nach, dass es viele, viele Gegenden zusätzlich gibt, die mit Breitband, wie mit mobilem Breitbandinternet versorgt sind. Und wenn man sich die Vodafone-Netzabdeckungskarte anschaut, dann muss ich sagen, ist der Ausbau gerade von Vodafone, gerade wenn man diesen Punkt berücksichtigt, auch sehr, sehr gut. Die Telekom, habe ich so das Gefühl, die legt momentan, wenn man sich die Netzabdeckungskarten anguckt, die legt einfach über die bekannte und bestehende UMTS-Versorgung LTE drüber. Mit momentan noch kleinerem Verbreitungsgebiet natürlich. Telekom hat natürlich auch, sind ja alle Netzbetreiber verpflichtet, auf dem Land den ein oder anderen Hotspot, um hier und da weiße Flecken in der Breitbandversorgung zu schließen. Aber ansonsten in den Ballungsgebieten habe ich bei der Telekom das Gefühl, die versorgen einfach das, was UMTS versorgt ist, zusätzlich mit LTE, sei es um größere Bandbreiten zu erreichen, sei es natürlich auch um ja die Kapazitäten zu verteilen und das UMTS-Netz zu entlasten, weil hier und da kommt es ja dann selbst in den D-Netzen durchaus mal zu Überlastungserscheinungen. Bei Vodafone ist das zwar einerseits auch so, aber nicht so ausgeprägt. Wenn man sich auf der Homepage die Karten anguckt, dann sieht man, dass es ganz oft vorkommt, gerade bei Diario in der Gegend, im Rhein-Neckar-Raum, kommt es ganz, ganz oft vor, dass du zum Beispiel in Heidelberg hervorragende UMTS-Versorgung hast. Kaum bist du aus Heidelberg raus, schließt die LTE-Versorgung an. Oder auch zwischen Ludwigshafen und drüber Richtung Bad Dürkheim. In Gegenden, wo kein UMTS verfügbar ist oder nur relativ schwach, ist LTE verfügbar. Und diese Ergänzung dieser beiden Breitbandtechnologien, 3G und 4G, die finde ich gerade im Vodafone-Netz ziemlich genial, muss ich sagen. Das ist meiner Ansicht nach ein super Mehrwert für den Nutzer, dass er eben auch, ich sage jetzt mal, in der Pampa mit vernünftiger Bandbreite surfen kann. Ist für jemanden, der eh nur in der Großstadt oder in der Umgebung der Großstadt unterwegs ist, natürlich kein Thema. Das ist schon klar. Zumindest noch nicht, bis die UMTS jetzt mal auch in den D-Netzen sehr überlastet sind, was ja irgendwann auch mal der Fall sein wird. Aber ansonsten wirklich der absolute Mehrwert. Ansonsten gab es diese Woche noch die Info, dass O2 eben auch am 2. Juli mit LTE starten wird. Momentan gibt es ja Angebote von O2 nur als DSL-Ersatz in einigen ländlichen Gemeinden. Ab 2. Juli gibt's das Ganze dann auch für die mobile Nutzung mit dem Surfstick, mit dem Handy. Und welche Handys angeboten werden, ist noch nicht klar. Es soll unter anderem, das wurde ja im Februar schon unter der Hand bekannt, das neue LTE-Smartphone von LG sein. Und da muss ich sagen, habe ich schon wieder Bedenken, weil da ist ja momentan immer noch Gingerbread drauf. Das ist dann weniger schön, aber vielleicht gibt's ja dann bis dahin auch ein entsprechendes Update. Ebenfalls in den nächsten Wochen erwartet wird das HTC One XL. Das ist das bekannte HTC One X, wie wir es schon kennen. Und das kommt dann als LTE-Version vermutlich auch erstmal bei Vodafone und bei O2. Weil bei der Telekom gibt's ja momentan noch keine LTE-Smartphones, da wurde schlicht und ergreifend die Vermarktung noch nicht gestartet, soll laut Telekom auch im Laufe des Sommers starten. Wer jetzt fragt, was ist mit E+, dem kann man nur sagen, E+ macht momentan noch gar nichts mit LTE, das wird erst zu einem späteren Zeitpunkt starten, nach E+-Angaben eben dann, wenn der Anbieter entsprechenden Bedarf sieht. Wann das soweit sein wird, weiß man noch nicht, momentan konzentriert sich E+ auf den Ausbau des UMTS-Netzes und da muss ich sagen, haben die Jungs und Mädels relativ viel, viel geleistet in den letzten Jahren. Die waren ja ziemlich spät dran, haben viel später angefangen mit UMTS, vor allem mit HSPA und haben mittlerweile sehr, sehr aufgeholt und sind da recht rührig, aber bei UMTS sind sie halt noch hinten dran. Haben allerdings auch keine 800 MHz Frequenzen, die sich sehr gut eignen würden, um eben auch große Flächen auf dem Land zu versorgen. Da sind die beiden D-Netze und auch O2 in gewisser Weise im Vorteil. Gut, das war ein etwas längerer Beitrag heute von mir, das war's dann aber auch und damit gebe ich zurück zum Rio und denke mal, wir hören uns in den nächsten Wochen wieder. Ja, danke Markus für deinen ausführlichen Erfahrungsbericht mit Ice Cream Sandwich und nochmal den Nachtrag für oder über LTE. Da muss ich jetzt gleich mal noch was anschließend dazu sagen. Eigentlich wollte ich ja warten bis in die Mail-Sektion, weil da auch noch was drin ist. Und bei Google Plus wird auch noch was bei LTE angesprochen. Ich komme deswegen auch später nochmal drauf zurück. Mit der Geschwindigkeit, klar, das ist natürlich eine Sache. Ich glaube, da hast du aber auch was falsch verstanden, Markus. Ich meinte nicht jetzt wegen der höheren Geschwindigkeit, sondern ich meinte damit eben das Problem, dass mir auch bei UMTS hohe Geschwindigkeiten versprochen werden, diese aber fast nie zu halten sind. Und ich befürchte, wenn LTE einigermaßen Marktdurchsatz hat, das heißt, wenn mehr Leute LTE benutzen, wird das ganz, ganz schnell auch so passieren, dass eben diese versprochenen Geschwindigkeiten nicht erreicht werden. Von der Netzabdeckung her, also da bin ich jetzt etwas baff. Wie ihr vielleicht wisst, ich bin ja Geocacher, deswegen habe ich ja doch schon öfters hier in der Sendung mal Sachen vorgestellt, was mit Geocaching zu tun hat. Und ich stehe im wahrsten Sinne des Wortes oft im Wald und habe vollen UMTS-Empfang. Ich komme auch sehr weit rum. Ja? Also von daher, ich hatte noch nie großartig jetzt Probleme mit UMTS. Klar, es gibt mal dort und hier mal ein paar Flecken, wo eben Edge zu empfangen ist, aber meistens nach nur ein paar Kilometer laufen, hat man wieder UMTS-Empfang. Also ich kann das jetzt nicht so ganz nachvollziehen. Ich hab eigentlich in den Gebieten, die ich bisher war, wie gesagt, das erstreckt sich auf ein ziemlich großes Gebiet, ja, auch außerhalb von Deutschland, noch nie großartig Probleme gehabt mit dem UMTS-Netzwerk. Und ich habe mir auch jetzt mal die Abdeckung angeschaut, auch vom Vodafone, die du angesprochen hast, Markus. Und also ich sehe viel Rot, wo LTE nicht vorhanden ist. Klar sind auch ein paar Flecken drauf, wo dann eben nur LTE vorhanden ist, laut der Netzabdeckungskarte, aber eben kein UMTS. Von daher mag das zwar stimmen von der Theorie her, dass LTE besser geeignet ist für ländliche Gebiete, aber auch nur, wenn die Anbieter den Netzausbau im LTE-Bereich deutlich vorantreiben. Bisher ist es mit LTE eigentlich noch recht mau, wenn ich mir die Karte anschaue. Auch von Vodafone. Von den anderen Anbietern wollen wir gar nicht erst sprechen. Ja. Das ist, also ich kann da jetzt noch keinen wirklichen Schub sehen, wo ich sage, ja hier, LTE gibt's überall und UMTS nicht. Also, also gerade, du hast auch gerade eine Strecke erwähnt, zwischen Ludwigshafen und Bad Dürkheim beispielsweise. Die fahre ich auch mal hin und wieder. Ja. Ich kann dir absolut versichern, egal was dort angezeigt wird auf der Karte, dass ich durchgängig von Ludwigshafen bis Bad Dürkheim und darüber hinaus durchgängig UMTS bei Vodafone zur Verfügung habe. Also definitiv. Ja, ja, da wüsste ich jetzt nicht, was da verbessert werden soll. Im Gegenteil, da ist der UMTS-Empfang in dem Gebiet eigentlich sogar noch relativ fix sogar. Wesentlich schneller als in den Ballungszentren, weil eben in den Ballungszentren auch viele Geräte genutzt werden. Und ja, also ich kann das jetzt noch nicht ganz nachvollziehen, aber auf jeden Fall hat ja LTE durchaus eine Berechtigung, das habe ich ja auch gar nicht bestritten. Und da hat auch jemand, Moment, wer war es? Ich gucke gleich mal, wie gesagt, ich rede darüber später nochmal, nur kurz ansprechen drüber. Und zwar der Thilo hat da auch geschrieben drüber, dass es ebenfalls auch nicht um die Geschwindigkeit geht, sondern eben, dass es auch richtig funktionieren soll. Ja, ich weiß es halt jetzt nicht, aber ich komme später mal drauf. Vielleicht fällt mir während der Sendung noch was ein, woran das liegen könnte, dass ich da überhaupt keine Probleme beim UMTS-Empfang habe, trotz meine Strecken, die ich da zurücklege, aber naja, okay. Gut, komm, wie gesagt, später nochmal dazu. Jetzt mache ich erstmal weiter mit den News. Es gibt auch noch ein paar interessante Sachen über das Samsung Galaxy S3. Wer noch ein ausführliches Hands-on sehen will, also die ersten praktischen Nutzungsmöglichkeiten oder Bedienarten oder wie man das auch immer nennen will. Ja, die AndroidCommunity.com, die haben sich das Teil geschnappt und haben das auch in Video festgehalten, ja, was oder wie ihr erster Eindruck ist und wie das Ganze funktioniert und so weiter und so weiter. Klar, ich glaube, es ist nicht erwähnenswert, dass da auch Ice Cream Sandwich drauf ist, natürlich. Ja. Das TouchWiz, das da mit drauf ist, wurde auch etwas angepasst, so dass es auch ein klein wenig näher dem Ice Cream Sandwich kommt. Für mich aber allerdings noch nicht zufriedenstellend. Aber wer daran interessiert ist mit dem oder mit der Originaloberfläche, da hat der Markus eben auch noch was ganz, ganz Gutes gesagt. Es gibt nämlich einige Launcher, die ersetzen den ganzen Kram damit TouchWiz und Sense und so weiter, und man hat sozusagen einen richtigen Ice Cream Sandwich Launcher, das richtige Ice Cream Sandwich. Das kann man notfalls nehmen, ja, so hat man wenigstens das Gefühl, das Original zu benutzen. Allerdings nicht wettmachen kann natürlich da der dieser Launcher den Unterbau, ja, der wird zum Teil eben auch noch mitgestartet, gerade bei diesen massiv veränderten Telefonen, wie zum Beispiel bei HTC, da läuft noch eine ganze Batterie von Tasks im Hintergrund, die dann eben verhindern, die volle Leistungsfähigkeit des Telefons freizugeben, trotzdem, dass eben jetzt ein Launcher draufläuft, der aussieht wie Ice Cream Sandwich. Man darf ja nicht vergessen, dass das eben auch nicht die originale Oberfläche ist, sondern das ist nur ein aufgesetzter Launcher. Aber immerhin besser als nix. Somit hat man wenigstens die modernen Designänderungen da zur Verfügung. Das ist schon mal gut. Ja, also das zum Galaxy S3. Eins vielleicht noch, das S3 ist übrigens das offizielle Olympia-Telefon. Ganz genau, offiziell. Samsung hat sich wieder ein richtiger PR-Coup einfallen lassen, ja, dass die Besonderheit daran ist, dass die Athleten im Olympischen Dorf jeder ein solches Handy bekommt, zumindest solange Olympia läuft, ja. Keine Ahnung, ob die da das darüber hinaus behalten dürfen. Wäre vielleicht ein Grund, bei Olympia mal mitzumachen, ja. Aber auf jeden Fall wird auf dem ganzen Gelände dieses Visa Paywave mit NFC-Technologie genutzt. Ja, das heißt, die Athleten können im gesamten Olympischen Dorf einkaufen gehen mit dem NFC-Chip. Die brauchen nur dieses Handy und dort können sie dann in alle Geschäfte gehen und dort kaufen, berührungslos mit diesem NFC-Gerät von Samsung eben. Das Galaxy S3 hat ja NFC drin, ist klar. Und ich finde das eine interessante Sache. Das ist doch sowas wie ein Feldversuch, auch für außen, für dann einen größeren Stil, das zu machen. Ich meine, gut, in den USA kann man schon bei einigen Geschäften mit NFC und dem Handy zahlen, dem Android-Handy. Aber ich sag mal, das ist sowas wie ein Haupttest für außerhalb auch der USA, denke ich. Und wenn das gut klappt, dann denke ich, dass da auch viele Firmen sich überlegen, zumindest mal, ob sowas wie mit NFC-Bezahlung nicht in Frage kommt. Ja. Ich kann hier auch immer wieder nur verweisen auf die Probleme, die natürlich bei uns anders zahlen als mit Bargeld, ja, immer wieder auftaucht. Gerade nur akzeptiert wird das Zahlen mit EC-Karte bei den meisten. Bei der Kreditkarte hört es dann schon wieder auf, was in anderen Ländern unvorstellbar ist. Ist bei uns gang gäbe, dass eben eine Kreditkarte nicht genutzt wird. Deswegen gibt es da auch halt immer diese Schwierigkeiten mit amerikanischen Firmen und Kreditkarten, wie auch bei Google eben im Market, was wir ja schon öfters besprochen haben, weil die sich das eben gar nicht vorstellen können, dass es tatsächlich jemand ohne Kreditkarte gibt oder der diese Kreditkarte nicht einsetzen will. Von daher stellt sich natürlich schon die Frage, was für eine Chance ein NFC-Bezahlsystem hätte, ob sich das überhaupt lohnt einzuführen, wenn die Leute schon ihre Kreditkarte nicht benutzen und die dann den NFC-Chip benutzen werden, der noch bei weitem nicht so weit verbreitet ist, ja, eigentlich nur überhaupt nicht verbreitet ist, und die Banken müssen das erst etablieren. Dann stellen sich die Frage, welche Banken setzen das ein, mit welchen Providern wird das eingesetzt und so weiter und so weiter. Also jede Menge Probleme sind da zu klären, und es stellt sich wirklich die Frage, wie lange das noch dauern wird oder ob es jemals sich bei uns durchsetzen wird, das NFC-Zahlen, wenn sich halt auch das Kreditkartenzahlen, sage ich mal, noch so in Grenzen hält. Keine rosigen Aussichten für das Bezahlen der Zukunft, zumindest bei uns. Da gibt es natürlich auch berechtigtes Pro und Contra, ich wollte es nur mal ansprechen. Also durchaus kann man da diskutieren drüber. Dann das Sony Xperia SX und GX werden jetzt demnächst in Japan erscheinen. Das ist jetzt angekündigt worden. Man kann davon ausgehen, dass diese Geräte auch bei uns früher oder später erscheinen werden. Also das, ich hoffe, ich kriege die beiden Modelle jetzt nicht durcheinander, das SX, ja, das hat so ein gewölbter Hintergrund, ja, und hat ein recht, ja, sag ich mal, eigenwilliges Design, wenn ich das so sehe, ja. Bei dem Xperia, Entschuldigung, das war das GX. Ja. Das SX, das sieht so auf den ersten Blick von der Seite aus wie ein iPhone. Und von vorne, ja, wenn man unten die weiße Teile wegdenkt, auch wie ein iPhone. Sony legt sich da offenbar mit Apple an. Ich kann es nicht verstehen, dass man immer noch dieses Design macht. Nicht wegen Angst vor Apple, sondern einfach, weil es nicht mehr zeitgemäß ist. Doch soll mal was Neues kommen. Außerdem habe ich keine Lust da, wenn ich so ein Android habe, dass die Leute dann denken, ich hätte ein iPhone. Ja. Nee, danke. Okay, aber auf jeden Fall Leistungsdaten. 4,6 Zoll Reality Display, so nennt sich das für das Xperia GX oder GX. 1,5 GHz Dual-Core-Prozessor, 16 GB interner Speicher, 13-Megapixel-Kamera, richtig gehört, 13-Megapixel-Kamera, mit dieser Technologie, die Sony Exmor R4Mobile sich nennt. Schöner Name, was dahinter steckt, keine Ahnung. Ja, erstmal testen, hört sich alles immer so schön an. HD-Video-Recording und ein 3D-Panorama-Image ist möglich. Das geht auch schon bei den Xperia Neo V. Allerdings, naja, auch so wieder sowas, wo man vielleicht den Sinn erst findet, wenn man das Werbeprospekt ein paar Mal durchgelesen hat. beide Telefone werden natürlich mit Ice Cream Sandwich ausgeliefert werden. Ja, und Xperia SX soll das weltweit leichteste LTE-Smartphone sein. Ja, LTE. Ja, Markus, hast du gehört. LTE. Und das SX bietet dann auch ein 3,7 Zoll Reality-Display, also wesentlich kleiner als das GX. 1,5 GHz Dual-Core-Prozessor ist gleich. 8 GB interner Speicher, auch das kleiner. Und eine 8-Megapixel-Kamera, ebenfalls eine kleinere Ausführung. Ja. Gut, aber auch das mit Ice Cream Sandwich vom Start weg, was ja eigentlich das absolute Minimum ist. Eigentlich kann man schon erwarten, dass zu dem Zeitpunkt auch das Jelly Bean vielleicht schon angekündigt ist, offiziell. Und von daher wird es sicherlich, wenn das jetzt in Japan rauskommt, bis es bei uns ist, vielleicht dann schon wieder, naja, heißen Ice Cream Sandwich, naja, nicht gerade das Aktuellste drauf. Gut, gut, so ist das eben, ja. Dann gibt es noch ein Leak. Eine App wurde geleakt, wie man heutzutage so schön sagt. Flipboard ist inoffiziell im Umlauf. Die Jungs von XDA Developers, die haben das gleich, was jeder vermutet hat auch sich die APK geschnappt von dem Galaxy S3 und haben es zur Verfügung gestellt. Es läuft auf den meisten anderen Android-Geräten. Es gibt natürlich keine Garantie, dass es überhaupt richtig angezeigt wird, aber auf den meisten scheint es ohne Probleme zu laufen. So kann man sich überzeugen davon, Flipboard, was da los ist. Ich habe mich letzte Woche darüber aufgeregt, wegen dem Spruch mit den Selected Devices, die bei Flipboard auf der Seite angesprochen wird. Das heißt, ja, nicht sagen volle Android-Kompatibilität, ja, sondern nur auf ausgewählten Geräten. Ja. Dass das offenbar rein Willkür ist, sieht man eben jetzt hier, weil das Flipboard, die Flipboard-App sogar die nicht optimiert ist für andere Telefone, sondern nur für das Galaxy S3 optimiert ist, die läuft fast überall. Von daher, naja, kann man es so sehen, wie man möchte. Aber so richtig finde ich das nicht. Aber was soll's. Man soll sich das auf jeden Fall, kann man sich das mal angucken, wenn man das möchte. Wie gesagt, keine offizielle APK, also eigene Gefahr das Teil installieren. Und da kann man sich mal angucken, ob das Flipboard besser ist als das Google Currents. Ja, Google Currents habe ich immer noch so einen üblen Nachgeschmack. Ich benutze es nicht gern, beziehungsweise ich benutze es eigentlich so gut wie gar nicht, weil die anderen Lösungen, die es da gibt, nämlich zum Beispiel Pulse Reader oder News Republic, die sind da auch optisch schon, wie ich finde, ein Stück weiter. Flipboard habe ich mir jetzt noch nicht angeschaut, jedenfalls noch nicht echt auf dem Handy, und deswegen kann ich auch dazu nicht viel sagen, aber naja, okay. Gut. So ist das. Und dann können wir weitermachen mit dem Update-Chaos. Genau, richtig, Update-Chaos. Wir alle wissen zwar, es liegt, die vielen aufgesetzten Oberflächen, ja, weil die Hersteller Ewigkeiten brauchen, eben für ihren Kram anzupassen an neue Betriebssysteme. Die Carrier sind auch mit Schuld, weil auch die an Virgin mitzureden haben, was in ihren Netzen eben gemacht wird, was natürlich verständlich ist, ein Stück weit auch, ja. Aber auch da will natürlich jeder seine Crapware am besten draufbringen, ja, jeder Netzbetreiber. Dann gibt's ja auch noch diese Branded-Telefone, also die gebrandeten Ausgaben der Geräte mit den entsprechenden Systemversionen. Also es ist schon ein Chaos. Das kann man durchaus sagen, und Google muss was unternehmen. Ich weiß zwar nicht, wie sie was unternehmen können, ja, bei den Anbietern, aber sie müssen was unternehmen. AT&T allerdings, die haben ganz unverblümt in der Öffentlichkeit bei einer Pressekonferenz, ja, wie heißt der Typ, der das gemacht hat? Der Randall Stevenson hat ganz unverblümt Google die Schuld gegeben für das Update-Chaos, ja, und hat behauptet, dass Google bestimmt, welche Plattform die neuesten Updates bekommt und wann sie bekommt, ja, und dass die Verhandlungen sehr, sehr hart wären mit Google darüber. Also hat den schwarzen Peter quasi zu Google geschoben. Ein Glück, dass diesmal Google nicht, wie so oft, einfach gute Miene zum bösen Spiel gemacht hat, sondern sich postwendend an die Öffentlichkeit gewandt hat und quasi Mr. Stevenson, ja, also darauf hingewiesen haben und auch der Öffentlichkeit erklärt haben, ja, dass sie überhaupt gar nicht wissen, worauf er sich bezieht. Die wissen überhaupt nicht, wovon er spricht. Ja. Google hat nie irgendwelche Vereinbarungen getroffen mit Anbietern von Telefon, wer welches Update als erstes bekommt. Und die veröffentlichen den Source Code, sobald es mit dem ersten Gerät veröffentlicht wurde. Ja, das ist normalerweise, das sind das die Geräte der Nexus-Serie. Und dann ist der Source Code auch verfügbar. Ja, und dann sind eben die Hersteller dazu verdonnert, damit was zu tun. Und Google stellt sicher, dass die Software errorfrei, fehlerfrei läuft. Ja. Und dann können die Hersteller eben loslegen und eben auch die Carrier müssen dann dem Ganzen zustimmen. Und dieses ganze Gebilde ist halt ein Problem. Und jetzt weiß man übrigens auch, was Apple damals auch richtig gemacht hat, als, wisst ihr es vielleicht noch, Apple hat ja ganz eine ganze Zeit lang das Telefon exklusiv bei einem Anbieter in den USA angeboten. Ich glaube, das war T-Mobile, oder? Bin mir nicht mehr ganz sicher. Auf jeden Fall bei einem Anbieter exklusiv und keinem anderen Netz hat man da was gemacht. Und warum wurde das gemacht? Weil man genau festgelegt hat, so muss das laufen, wenn ihr das Telefon haben wollt. Basta. Und ich glaube, Google ist mittlerweile in einer Position, zumindest mal das im Ansatz so auch zu machen. Ja. Ob das richtig ist oder nicht, das lasse ich mal dahingestellt sein. Nur ein bisschen Druck muss von Google jetzt ausgehen, auch auf die Hersteller. Und auch da sage ich noch nachher was zu Zuschriften. Google wird den Druck auch erhöhen bei Jelly Bean, da bin ich mir ganz sicher, weil das hier eben das größte Problem ist bei Google. Die größte Gefahr für Android, ja, dieses Update-Chaos, der Update-Wahn, weil nichts ist schlimmer als ein unzufriedener Kunde, der ein Telefon gekauft hat, dann kommt eine neue Version raus und er kriegt sie nicht und kriegt sie nicht und kriegt sie nicht und wartet. Das geht nicht, basta. Egal wie, es muss gelöst werden. Sonst ist es wirklich ein großes Problem. Das Problem wird nicht kleiner werden, das wird größer. Bei jeder Version von Android, die rauskommt. Gucken wir mal an, was für Statistiken hier vorhanden sind, ja, da wird's wirklich ganz, ganz haarig, was da verhandelt wird und ich glaube, das ist so nicht mehr machbar, ja. was das auch kostet, entsprechend. Ich weiß nicht, ob ihr mir folgen könnt. Aber es wird sicherlich nicht das letzte Mal besprochen werden hier. Das ist vielleicht auch was für ein spezielles Thema in der nächsten Sendung. Weil wir haben noch so viel, was da dazugehört, was noch angesprochen werden muss bei den Google Plus Community News später. Google Playbooks ist in Italien jetzt gestartet. Das lässt hoffen, dass der Google Bookstore dann, wie ich ihn nenne, auch in Deutschland, Österreich und Schweiz vielleicht bald startet und im Rest von Europa. Warum ausgerechnet in Italien zuerst gestartet? Ich habe keine Ahnung. Ich blicke da wirklich nicht mehr durch. Vielleicht sind es ja wirklich rechtliche Probleme, die zu lösen sind und nur davon hängt's ab. Und hier in Italien wurde halt jetzt über eine Übereinkunft getroffen und in anderen Ländern nicht. Ich kann es nicht sagen. Auf jeden Fall ist das Ganze schon äußerst traurig, was da abläuft. Ja, also Google Movies gibt's in den USA und Australien, Google Playbooks in den USA und Italien. Google Music gibt's, glaube ich, nur in den USA bisher. Kanada haben die das, ich weiß gar nicht genau. Es ist alles ziemlich unzufriedenstellend hier und auch da muss Google sich noch überlegen, was sie tun wollen, wie sie das machen, aber ich befürchte, das wird eben nicht in der Macht von Google liegen, sondern es liegt in der Macht von den sogenannten Content-Verwertern. Ja. Und ja, ihr lieben Content-Verwertern, die Wut auf euch bei den Kunden, bei euren Kunden wird immer größer. Strengt euch an, sonst seid ihr bald weg vom Fenster. Das Galaxy Beam, das wird auf den Markt gebracht werden. Bei uns Tatsache, in Europa kommt es raus. Wer hätte das gedacht? Damit ist das, glaube ich, das erste, das von Samsung mit Beam-Funktion in Deutschland erscheinen wird. Ja, 429 Euro soll das Ganze kosten. Wann es allerdings kommen wird, das weiß man noch nicht. 15 Lumen sollen die LEDs erzeugen und eben dann schön an die Wand werfen. Das reicht aus, sage ich mal, für in einem etwas abgedunkelten Raum ein schönes Bild von Meta oder so sich anzugucken. Das hört sich sehr, sehr gut an, finde ich. Und man kann das eben, da es transportabel ist, das Bild überall hinwerfen. Sehr schön. Macht doch Spaß. Wie das in der Praxis aussieht, habe ich keine Ahnung. Also ich meine, ich weiß schon, wie das Bild aussieht auf der Wand, aber nicht, wie das dann aussieht mit zum Beispiel der Akkulaufzeit und so weiter. Immerhin ist ein 2000 mAh Akku dabei, was bei einem 1 GHz getakteten Dual-Core-Gerät schon verspricht, dass es einigermaßen ein paar Stunden hält. Ja, werden wir mal sehen. Was natürlich total ärgerlich ist, ja, dass da immer noch Android 2.3 vorgestellt wird und naja, wenn die keinen 4.0 rausbringen, dann sollten sie das Gerät am besten sein lassen, weil nee, also das ist einfach, ich kann es nicht mehr nachvollziehen und Geräte, die ohne Ice Cream Sandwich ausgeliefert werden, kommen runter von meiner Watchlist. Ja, definitiv. Ich glaube, da ist die Energie zu schade dafür, überhaupt noch was darüber zu erzählen. Ja. Also wenn das wirklich mit Android 2.3 rauskommt, dann werdet ihr höchstens sehen, ja, es ist jetzt draußen fertig. Weil ansonsten vergessen. Ja, also unmöglich sowas. So, das war's schon von den News. Ja, ja, genau. Und jetzt gibt's noch ein paar Google Plus. Ich habe tatsächlich vergessen die Woche, die Fragrio 11 einzuläuten. Aber das war gar nicht so schlimm, weil im Themenstrang von der Uncast 95, da haben noch einige Leute was geschrieben, was durchaus Anlass bietet, noch etwas zu diskutieren darüber. Ja. Also, ich fange jetzt erstmal von vorne an. Der Ingo schreibt, der Anfang war etwas anders als sonst. Ha, tatsächlich, ich habe einen Vorspann vergessen. Was war nur los mit mir? Ich kann auch sagen, ich habe den Podcast sehr, sehr, sehr kurzfristig einspielen müssen. ja, das S3 ist schon ein schönes Teil, schreibt der Ingo. Die übliche Samsung-Oberfläche ist leider ein großer Nachteil. Full Egg. Hoher Akkuverbrauch mit LTE habe ich auch schon anderweitig gelesen. Ich hoffe mal, dass die Hersteller dieses Problem in den Griff bekommen. Der Tilo schreibt dann auch wegen LTE, dass er die Meinung von Markus bezüglich LTE teile absolut. Und dass es eben auch nicht um die Geschwindigkeit geht, das habe ich schon mal angesprochen vorhin. In der Tat, ja. Es wird allerdings wirklich ein Problem sein, das, was der Ingo jetzt da angesprochen hat und was ich auch schon im letzten Podcast gesagt habe. In den USA gibt es jetzt die LTE-Geräte schon etwas länger. Und bei nahezu jedem Gerät ist ein Problem vorhanden. LTE an, 3 Stunden Akku leer. Kein Witz. Und deswegen würde, selbst wenn ich LTE-Empfang hätte, würde ich den permanent ausschalten, weil Akku ist wichtiger als LTE oder als UMTS oder, na gut, UMTS, naja gut, manchmal habe ich auch schon UMTS ausgeschaltet, wenn ich sehe, okay, ich bin jetzt in einem Gebiet, wo der UMTS-Empfang schwach ist, was nicht häufig vorkommt, das Gerät bucht sich öfters aus und ein, dann schalte ich UMTS aus und dann hält der Akku wesentlich länger. Aber LTE ist ein Akkusauger. Und das ist auch ein Problem, das man nicht vergessen darf. Und ich habe es ja auch schon angesprochen, eventuell ist das auch das Problem, warum das Samsung S3 nicht mit LTE bei uns herauskommt, weil eben hier Probleme noch gelöst werden müssen mit dem Akku, LTE in Verbindung mit bestimmten Frequenzen, die bei uns benutzt werden, ja. Weil, wie gesagt, wenn die Leute sich ein LTE-Gerät kaufen, das Ding ist nach 3 bis 4 Stunden leer, dann ist die Meinung über LTE gefallen. Obwohl das nicht ganz gerechtfertigt ist. Die UMTS-Geräte haben auch sehr, sehr lange gebraucht, bis sie einigermaßen vernünftig mit dem Akku gehaushaltet oder gewirtschaftet haben, ja. Und das wird sicherlich bei den LTE-Geräten auch nicht anders sein. Die kriegen das schon hin, ja, dennoch wird es sicherlich noch Schwierigkeiten geben, gerade jetzt am Anfang von den LTE-Geräten mit dem Akku. Da bin ich mir ganz, ganz sicher. Wie gesagt, das mit der Abdeckung habe ich eben schon angesprochen. Ich kann mich mit der UMTS-Abdeckung auch mitten im Wald, mitten in der Pampa, weit ab von den Großstädten, überhaupt nicht beklagen mit Vodafone. Ich hatte vorher auch T-Mobile. Auch da ging's ziemlich gut mit dem UMTS. Ich weiß nicht, woran es liegt. Vielleicht liegt es auch am Provider. Markus hatte angesprochen O2. Ich weiß nicht, ob er das auch dann für das UMTS-Netz probiert hat mit dem Test, ob das daran liegt. Es kann auch etwas liegen an Telefon selbst, weil da gibt es auch Unterschiede vom Empfang her. Ziemlich drastische, habe ich gemerkt. Das Sony Xperia Neo V bekommt zum Beispiel in vielen Gebieten, mit dem ich beim Nexus S sehr guten UMTS-Empfang habe, bekomme ich dort nur ganz, ganz knapp UMTS-Empfang und manchmal switcht er auch noch auf Edge herunter, obwohl auf dem Nexus S noch ganz normale UMTS-Verbindung möglich ist. Auch das wäre eine Möglichkeit, das erklären könnte, warum es da so große Unterschiede gibt. Aber wie gesagt, wenn ich mir jetzt die Netzabdeckung von LTE anschaue, dann sieht es auch in vielen Gebieten da nicht sehr rosig aus, im wahrsten Sinne des Wortes. Viele Gebiete, bei denen in den UMTS eben zu empfangen ist, haben keinen LTE-Empfang. Ja, auch das ist ein Problem. Natürlich kann man da argumentieren, dass so gut wie jedes oder wahrscheinlich jedes LTE-Gerät auch UMTS empfangen kann. Das muss man fairerweise natürlich sagen und dann wird halt runtergeswitcht in UMTS. Von daher muss man eigentlich ja immer sehen LTE plus UMTS. Ja, das ist sicherlich eine Sache, die man berücksichtigen muss. Nur wenn man jetzt halt auf das reine LTE sich fixiert, vielleicht wegen Geschwindigkeiten, ja, dann wird es im Moment, würde ich sagen, eher enttäuschend sein. Ja. Ich habe, wie gesagt, ich habe auch mal beim Netzbetreiber gearbeitet. Ich weiß, wie das ist mit diesen Ausbauten von den Netzen. Und also mich würde es sehr, sehr wundern, wenn wir in den nächsten 2 Jahren eine vernünftige LTE-Abdeckung hätten. Das würde mich sehr, sehr wundern. Da müsste einiges an Gelder fließen. Und ich sehe nicht, dass das passiert momentan. Gut. Dann gab es noch eine Zuschrift, der eBay Bo hat geschrieben, ich lese mal komplett vor, schöner Cast, interessante Sicht auf die LTE-Problematik, wie bereits erwähnt, steht bei mir im Herbst ein neuer Androider an. Da stellt sich mir nun die Frage, LTE ja oder nein. Ich denke aber, dass bis dahin genug Zeit verstrichen ist und man entweder bessere akkustromsparende Prozesse hat oder aber LTE ein Muss geworden ist. Ich lasse mich überraschen. Ein tolles Thema diese Woche sind Hangouts. Weltweit gestaltet, aber nicht in Deutschland. Immer wieder ein schönes Gefühl, in diesem wunderschönen Land zu vegetieren. Nach kurzem Nachlesen habe ich dann auch die Problematik gefunden. In Deutschland sind solche Livestreams mit mehr als 500 Leuten anmeldepflichtig. Warum begrenzt Google dann nicht einfach die Zuschauerzahl auf 499 und lässt den Stream zeitversetzt laufen? Ich bin kein Rechtsverdreher, zum Glück. Ich habe daher keine Ahnung, ob das so realisierbar wäre. Freuen würde mich aber schon, Hangout in Deutschland. Ich bin mal gespannt. Vielleicht kommt die Politik auch mal in diesem Jahrhundert an. Ja, genau. Die CDU macht es ja vor. Habe ich das jetzt tatsächlich noch gehört? XD hat er noch geschrieben. Okay, ja, einen schönen Link dazu. Vielleicht könnt ihr mal in den Comments gucken. Bei dem Uncast 95 Themenstrang, da ist da noch was. Da ein Link vorhanden zu diesem offenbar spaßig gemeinten Beitrag. Also, es ist auf jeden Fall so, dass also mit diesem LTE, klar, hast du auf jeden Fall recht, da müssen wir noch warten, was da genau passiert. Hangouts gebe ich ja auch absolut recht. Und zwar geht's da um die Hangouts, wie nennt sich das nochmal? Diese Public Hangouts, die man jetzt machen kann. Hangout kann man ja nutzen, bis zu 9 Leute so privat. Aber jetzt gibt's diese Hangouts on Air, bei denen man live streamen kann. Und da ist nämlich halt so, dass es in Deutschland nicht geht. Allerdings, ob das jetzt mit den 500 Leuten zusammenhängt, also meines Wissens nach, bin allerdings auch kein Jurist oder besonders jetzt hier in diesem Medienrecht bewandert. Meines Wissens gibt es aber eine Begrenzung mit 500 Leuten nicht bei Livestreams, dass die dann anmeldepflichtig wären. Auch bei Ustream und anderen Portalen, wie heißt es, Justin.tv oder so, ja genau, die haben auch in Deutschland, bieten die auch das Livestreaming an, auch über die Android-Apps, da gibt es keine Begrenzung, ja, von Zuschauern. Also wir hatten ja auch mal live, wo wir den Livestream hatten, da Monisch, hatten wir auch über Ustream gesendet, also eine Begrenzung gibt es auf diesen Dienst nicht und mich würde wundern, wenn das jetzt nicht für, wenn das jetzt für Google anders wäre, ja. Also von einer generellen Beschränkung bei Livestreams ab 500 Leute, dass die Anmeldepflicht sind, das ist mir nicht so bekannt. Dass die Politik also noch in diesem Jahrtausend ankommen sollte, das wäre vielleicht mal gar nicht schlecht, ja. Sieht aber momentan eher noch schlecht aus. Die gehen eigentlich immer weiter zurück, aber das ist wieder was für, vielleicht eher für die Rios Wochensicht. Die wird nämlich am jetzt heute besonders hart ausfallen, ja. Da gebe ich nämlich noch mal so ein bisschen was zum Besten wegen den Urhebern, ja. Die Urhebern allen Übels vielleicht, aber okay. So, gab es auch noch mal insgesamt, ich halte das jetzt mal ein bisschen allgemein, will ich keinen Namen nennen, gab es allgemein noch mal ein bisschen Reaktion auf dieses, auf meine immerwährende Erwähnung, dass da kein Original Ice Cream Sandwich drauf ist. Das werde ich auch weiterhin so handhaben, ja, ganz eindeutig, denn das ist ein dickes Minus bei mir, ja, das kann ja jeder selbst abschätzen. Für mich ist das ein dickes Minus, das gibt eine riesen Minuswertung, wenn eine Firma kein Original Android drauf hat, kein Original Ice Cream Sandwich zum Beispiel. Da wurde hier die Aussage getroffen, es werden keine Geräte von HTC, Samsung, Sony, LG und Motorola erscheinen, die die Originaloberfläche haben. Das ist falsch, ganz klar. Es gab zum Beispiel schon ein HTC-Handy mit der Originaloberfläche, das kein Nexus war, das G1. Es ist jetzt immer wieder im Gespräch, dass HTC ein Gerät aus der One-Reihe ebenfalls mit einem Original Ice Cream Sandwich rausbringen will. Weiterhin wird Google die Bedingungen deutlich verschärfen, wenn die neue Version Jelly Bean kommt, was die Anpassungsfähigkeit betrifft oder die Möglichkeiten, die den Firmen bleiben, wenn ein Google-Zertifikat erhalten werden sollte. Von daher ist es sehr, sehr vermessen zu sagen, wird generell nicht erscheinen. Dann kann es natürlich sein, dass die ein oder andere Firma auch die offizielle Google-Zertifizierung verliert und dann eben komplett auf sich allein gestellt selbst mit Android rumpfuschen muss, wie die zum Beispiel wie die No-Name-Billig-Dinger da, ja, die einfach keine Lizenz bekommen, weil die hardwaremäßig dazu nicht geeignet sind. Google hat ja bereits bei Ice Cream Sandwich einige Schritte unternommen. Zum Beispiel darf kein Gerät mehr ausgeliefert werden mit der Google-Zertifizierung, die kein Original-Set von Ice Cream Sandwich drin haben, wenn es denn mit Ice Cream Sandwich ausgeliefert wird. Das ist nochmal deutlich anzumerken. Da ist es Voraussetzung bei dieser Lizenz, dass eben hier auch die Programme oder die Apps die Möglichkeit haben, auf die Originalbedienelemente von Ice Cream Sandwich zurückzugreifen. Das ist Voraussetzung für die Google-Lizenz und das wird sicherlich bei der nächsten Version Jelly Bean nochmal verschärft werden. Denn so kann es ebenfalls nicht weitergehen. Klar, die Kunden können und sollen entscheiden, was sie wollen. Fakt ist aber, dass die dass viele Leute das Original Ice Cream Sandwich wollen, weil die sehen das, sie sagen, das sieht geil aus, das möchte ich haben. Dann gehen sie ins Geschäft und finden ein einziges Gerät, das eben das Ice Cream Sandwich drauf hat. Und diese Situation kann es nicht weitergeben. Da muss was gemacht werden. Und ich bin mir ganz sicher, da macht Google auch was, auch wegen den Updates, ja, weil das ist auch ein Hauptgrund, warum sich die Updates verzögern. Das heißt, wer aktuelle Software haben will, wer aktuelles Betriebssystem haben will, wer aktuelles Android haben will, wer richtiges Android haben will, kann momentan nur die Nexus-Geräte kaufen. Aber das ist ja eine Hardware-Einschränkung, die man genau bei Android nicht haben will. Wenn man nur ein einziges Gerät zur Auswahl hat, dann sind wir bei Apple-Verhältnisse angetroffen. Ja? Und das geht eben auch nicht. Deswegen muss man die Hersteller animieren dazu, dass sie eben auch Geräte rausbringen. Nicht nur die Nexus-Reihe, sondern eben auch andere Geräte rausbringen mit der Original, mit dem echten Android drauf. Ja? Wie ob man das jetzt mit Zuwendungen schmackhaft macht oder eben mit Lizenzen, sag ich mal, einen Anreiz bietet. Ja? Das wird sicherlich Google dann noch entscheiden. Allerdings, da sind sich auch sehr viele Größen in der Android-Szene einig, dass es so, wie es jetzt momentan läuft, nicht mehr weitergehen kann. Ja. Wie gesagt, ein Launcher kann man drüber kloppen, dass man zumindest als Benutzer das Gefühl hat, ein Ice Cream Sandwich zu haben. Ja, das Schöne. Aber auf der anderen Seite ist dann der ganze Unterbau noch vorhanden. Übrigens möchte auch niemand den Firmen verbieten, die eigene Oberfläche drauf zu machen. Doch dann auch bitte so, dass man den Kunden wählen lassen kann, ob man jetzt zum Beispiel ein Sense, ein TouchWiz oder eine Sony-Oberfläche haben will oder ob man die Original-Oberfläche haben will. Also die Firmen müssen von Google nicht gezwungen werden, jetzt hier das Ice Cream Sandwich Original zu benutzen oder das Jelly Bean, wenn es rauskommt. Die müssen nur dazu gezwungen werden, dem Kunden die Möglichkeit zu bieten, im Gerät per Einstellung zu sagen, okay, die Default-Einstellung ist Sense oder ist TouchWiz. Ich möchte es aber nicht. Klick und dann wupp, hat man die Originaloberfläche. Das ist kein Hexenwerk. Das geht. Ja, es braucht vielleicht mehr Speicher, aber ha, was braucht denn noch mehr Speicher als zum Beispiel Sense 3.5? Ich glaube, da gibt's nichts. Sense hat sehr dran gearbeitet mit dem Sense 4.0. Das abzuspecken, dass es optisch auch ein klein wenig angepasst ist an Ice Cream Sandwich, ja, und da würde ich mir auch mal überlegen, warum die Firmen denn alle, hier Sony und HTC, denn versuchen alle jetzt so ein bisschen mehr auszusehen wie Ice Cream Sandwich, klar, weil Ice Cream Sandwich ist State of the Art, das ist das Design, ja, und da, ich muss, das ist ein richtiger Aufreger bei mir, ja. Da muss ich sagen, da kann ich Apple beneiden, weil die haben eine einheitliche Oberfläche im iPhone. Ja? Da weiß man, was man hat und da weiß man, ein iPhone ist ein iPhone und die Oberfläche und zack. Ja? Hier gibt mal jemanden, der ein Samsung-Handy hat, ein HTC-Handy. Der weiß gar nicht, dass das Android überhaupt noch ist. Ja? Und das ist schade. Das ist keine Identity. Ja, das ist nichts. Gut, und deswegen muss es zumindest die Möglichkeit geben, das Original, die Originaloberfläche zu nutzen in Geräten. Ich bin überzeugt davon, es wird bei Jelly Bean noch viel, viel härter von Google verfochten werden, dass das eben geht. Und das halte ich auch für richtig so. Nochmal, ich finde einfach, dass endlich jeder weiß, dass niemals einer der genannten Hersteller auf seine Oberfläche verzichten wird. Auch das, wie gesagt, habe ich schon entkräftet, ist falsch, ist schon passiert, hat jetzt das gemacht. Und gerüchteweise, gut, ist noch nicht draußen, soll auch eines der One-Geräte wieder ohne oder mit dem Original, mit der Original-Oberfläche kommen. Weiterhin ist es natürlich so, dass der Hersteller von den Nexus-Geräten im Moment auch Samsung ist. Und damit bieten die auch ein Gerät an, ohne die aufgeklatschte Oberfläche. Und von daher, ja, ist es so. Also, gut, dann komme ich zur App der Woche ganz fix, weil geht ja schon eine ganze Zeit lang der Uncast. Und zwar, die App der Woche bei mir ist FolderSync. Ja, FolderSync ist eben eine Cloud-App, wenn man so will. Aber die bieten keinen eigenen Cloud-Speicher an, sondern die bieten die Möglichkeit an, dass Cloud-Dienste genutzt werden in ihren oder mit diesem Programm, und zwar alle möglichen Dienste und alle möglichen Zugangsarten, die da verwendet werden können. Zum Beispiel kann man dann einen Folder anlegen, ja, einen Ordner, der immer synchron bleibt mit einem Dienst. Dabei ist es vollkommen uninteressant, ob der Dienst eigentlich überhaupt eine Synchronfunktionalität bietet oder nicht. Synchronfunktionalität. Somit geht es sogar bei dem Google Drive, ja, das ja schändlicherweise keine Sync-Funktion bietet, ja, Asche auf das Haupt von Google deswegen, mit diesem Folder-Sync ist es möglich, dass sogar damit gesynkt werden kann. Nicht nur damit, sondern mit Amazon S3 Simple Storage, Dropbox, SugarSync, NetDocuments, Google Drive, BoxNet, LiveDrive, HiDrive, mit FTP, FTPS, FTPES, SFTP, Samba, Ziff, Windows Share, Ubuntu One, WebDAV und WebDAV-S. Ja, das alles kann genutzt werden und gesynkt werden mit einem Ordner, aber nicht nur das, sondern es ist ein integrierter, simpler File Manager drin, mit dem man auch direkt auf den Service zugreifen kann und einzelne Dateien herunterladen lassen kann, ohne dass jetzt hier ein richtiges Sync stattfindet. Also auch das ist möglich. Also bei mir hat das dazu geführt, dass ich den Ubuntu One Client gelöscht habe, weil ich alles, was ich mit dem Ubuntu One Client machen kann, auch mit diesem Folder Sync machen kann. Von daher noch ein paar MB gespart. Und da kann man sich das auf jeden Fall mal angucken, wenn man hier auch zu viele Apps drauf hat, zu viele Cloud-Apps, ja. Dann ist es so, dass man da auch Zeiten festlegen kann. Das heißt, dass man festlegen kann, der Ordner soll sofort synchronisiert werden, sobald sich was verändert, ja. Dann kann eigentlich, wenn er zum Beispiel alle paar Stunden, einmal am Tag, also das kann man alles ganz frei einstellen. Es gibt auch einen Two-Way-Sync, das bedeutet also nicht nur von der einen zur anderen gesynkt. Bisher ist es normalerweise so, dass was auf dem Gerät ist, wird gesynkt auf die Cloud oder umgekehrt. Aber hier kann man so machen, dass wenn irgendwo mit irgendeinem Gerät, Desktop oder anderen Handy mit Folder-Sync, was geändert wird, ja, dann wird es auf alle Geräte übertragen, und wenn dann auf dem Gerät was geändert wird, wird es auch wieder zurück übertragen, wieder auf alle anderen Geräte und so weiter und so weiter. Also ein richtig schönes, geniales Sync mit File Manager, und man kann auch Dienste doppelt einrichten. Ja, das heißt zum Beispiel, gerade wenn man so diese Free Kontingente ausnutzen will, diese freien Kontingente, ja, sagen wir mal da 5 GB, dann ja, dann meldet man einfach sich ein paar Mal an, ja, und hat man ein paar Mal 5 GB, schon hat man mehr Speicher zur Verfügung. Das alles ist möglich mit Folder Sync. Deswegen ist es eine würdige App der Woche, finde ich. Ich habe mir gleich die Vollversion gekauft, und deswegen kann ich euch nicht mal sagen, was die kostet. Ich glaube, es war 1,95 €, wenn ich das richtig weiß. Ah, hier steht es 1,69 €. 2,6 Megabyte groß, okay. Aber dafür kann es einiges. Und denk mal, da kann ihr sogar einen FTP-Server noch mit synchronisieren. Irre, oder? Wahnsinn, die Sache. Ja, und das war's dann für diese Woche vom Uncast. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt, und wie immer könnt ihr mich erreichen unter Google Plus Uncast. Einfach oben in der Suche Plus Uncast eingeben. Per Mail uncast@thenetcast.com. Anregungen, Fragen, Informationen, eigene Beiträge, nix wie, her damit. Ich freue mich drüber. Und die ganzen Links und Informationen zu der Sendung findet ihr unter uncast.thenetcast.com. Immer auf die Mehrzahl achten, ja. thenetcast.com. Und bis nächste Woche sage ich dann tschüss, haltet die Antennen steif. Bis denn. Ciao.